dies ist der Platz, an dem das Leben geht. Dies ist der Platz, an dem das Leben geht. Das Sterben ein Wunsch, der Tod ein willkommener Gast. Das Sterben ein Wunsch, der Tod ein willkommener Gast. Herein.